Kompanie, alle Augen rechts, dort kommt die Annemie. Eins, zwei, drei, die ganze Kompanie, alle sind von Art und ganz verrückt in sie. Sogar der Feldmarschall, der sonst betrübt ist, der lächelt heut so froh, weil er verliebt ist. Darum eins, zwei, drei, die ganze Kompanie, alle stillgestanden, denn dort kommt die Annemie. Kompanie, alle Augen rechts, dort kommt die Annemie. Eins, zwei, drei, die ganze Kompanie, alle sind vernarrt und ganz verrückt in sie. Sogar der Feldmarschall, der sonst betrübt ist, der lächelt heut so froh, weil er verliebt ist. Darum eins, zwei, drei, die ganze Kompanie, alle stillgestanden, denn dort kommt die Annemie.